herzlich willkommen zum Uncast Episode 506 Klopapier wichtiger als Smartphones. Ja. Die Themen heute vielfältig und doch so eintönig, ja, viel Neues, also wirklich Neues gibt's eigentlich nicht, ja. Die wenigen aufsehenerregendsten Neuigkeiten sind eigentlich ja mehr so schlechte Neuigkeiten, ne? Klar. Man hat eins gemerkt, hier diese in den letzten, man kann eigentlich schon fast sagen 2 Wochen, aber besonders letzte Woche. Smartphones sind nicht so wichtig wie Klopapier. Ja, ganz einfach. Und ich weiß immer noch nicht, was die Leute so mit diesem Klopapier alles machen. Ja, es ist wirklich ein Phänomen, unglaublich. Also Smartphones kann ich genug kaufen, immer noch. Ja, aber Klopapier wird eng. Ich war jetzt an mehreren Tagen im Geschäft und ja, nix da. Ne, kein Klopapier. Hol ich auch in verschiedenen Geschäften, ja. Nix zu wollen. Also langsam krieg ich Angst, dass ich meinen normalen Klopapierbedarf nicht decken kann, weil die Leute irgendwie, weiß nicht, ihre Garage vollgebunkert haben mit Klopapier. Wir haben die nicht mehr alle Latten am Zaun, ja. So, keine Ahnung. Was treibt die Leute dazu, hier das so zu kaufen? Naja, okay, aber Tatsache ist, in der Smartphone-Welt ist momentan eher alles so auf Sparflamme. Ja. Die Firmen halten sich zurück mit Neuankündigungen und jetzt gab es vor ein paar Tagen noch ein richtiger Hammer, ja, von Google. Die Google I.O. ist jetzt wirklich komplett abgesagt. Es wird auch keine Livestreams geben, nichts. Dieses Jahr keine Google I.O. Das ist natürlich auch ein herber Schlag für die Entwickler. Aber ich denke mal, dass eben auch hier der Hintergrund ist, dass viele Entwickler auch gar nicht mehr arbeiten. Denn in die großen Firmen stehen mittlerweile still. Und da ist wirklich einiges im Argen momentan. Das wird auch, so steht es fest, Android 11 verzögern. Also der Launch wird verzögert. Was auch hier klar ist, man wird, so Google, eben auch den Android 11 Launch so lange verschieben, bis wieder eine normale Konferenz stattfinden kann, ja, beziehungsweise wenn es die Gegebenheiten zulassen, zumindest eine vernünftige Ankündigung zu machen für Android 11, weil das ist Google dann doch etwas zu wichtig, als dass sie das einfach so nebenbei machen, ohne dass es irgendwie Aufmerksamkeit erfährt. Ja, die Aufmerksamkeit ist immer ein großes Problem in dieser Zeit, denn viele Sachen gehen momentan einfach unter. So werden jetzt viele neue Produkte wohl kaum Beachtung finden in Zukunft, was ich ziemlich schade finde. Beispielsweise auch das Lenovo Legion Gaming Phone, ja, das neu vorgestellt wurde, ein schlechter Zeitpunkt, aber dennoch für mich ist es sehr beachtlich, was sie da auf die Beine gestellt haben. 865er Snapdragon Chipsatz mit verbesserter Kühlung, ja, und einer versprochenen Leistung von über 600.000 Punkte bei AnTuTu. 55 Watt Fast Charging, damit es auch schnell wieder einsatzfähig ist. Ja. Und auch die weiteren Daten werden wohl sehr, sehr hoch und sehr, sehr gut sein. Also ich hoffe, dass das, was man so an Bildern sieht, auch tatsächlich sich bewahrheitet, denn das sieht recht futuristisch, recht gut aus, das mag ich. Und ja, jetzt muss man warten, bis weitere Daten natürlich bekannt werden und hoffentlich auch eben, bis dann hier das richtig schön vorgestellt werden kann mit einer vernünftigen Präsentation. So geht es jedenfalls unter, auch wenn das normalerweise schon alleine von der Tatsache, dass Lenovo jetzt ein High-End-Gaming-Phone rausbringt, ja, das sollte eigentlich der absolute Hammer sein. Das sollte überall Aufmerksamkeit erregen. Ne? Eine große Show, die das einführt, aber das können wir jetzt erstmal vergessen. Ja. So ist das. LG kriegt derweil Lob von der Android-Seite Fandroid, denn mit dem LG 60 ThinQ 5G möchte hier LG jetzt endlich mal auch ein besserer Preis für seine Flaggschiffgeräte bringen. Ich bin zwar nicht ganz so euphorisch wie Fandroid, weil ich hier Geräte sehe, die wesentlich bessere Leistung bringen für wesentlich weniger Geld, aber immerhin ist es für LG schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Denn mit $800, also $799, ja, ist hier ein solides Gerät vorhanden, das zwar bei der RAM-Ausstattung wieder etwas geizt. 128 GB Storage und 8 GB RAM ist ja nun mal nicht das Mega-Flaggschiff im Moment, ja, sondern eher so das Minimum, was man erwarten kann von einem halbwegs guten Gerät. Aber immerhin ein 6,8 Zoll FHD Plus OLED Display und das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ja, sonstigen Daten lesen sich eigentlich ganz gut. 64 Megapixel Kamera mit einer 13 Megapixel Ultra-Weitwinkel Kamera und 10 Megapixel Selfie-Kamera, 8K oder 8K Video Recording und 5000 mAh Akku. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Von daher wollen wir auch hier LG den Lob gönnen von Fandroid, sodass man sagen kann, okay, also LG sieht wohl den richtigen Weg momentan vor sich und hoffen wir, dass sie den jetzt auch mit Elan beschreiten und dann mehr Geräte noch günstiger anbieten können in diesem Bereich. Das Huawei P40 Pro, das wird nicht ganz so günstig werden, wird aber auch von den Leistungsdaten her eine ganze Ecke besser sein. Allein schon das Kamera Array, muss man sagen, das hier hinten thront am Gerät, ist schon sehr, sehr interessant. Man beachtet auch die an den Pro-Geräten die rechteckige Linse, die da dran ist, ja, zusätzlich zu den zwei runden Linsen. Und das deutet darauf eben hin, dass hier eine Spezialkamera am Werk ist, die einiges verspricht und die eben auch schon hier schon wieder Anwärter bei DxOMark ist. Ja, da kann man drauf gehen. Das P40 Pro Premium-Modell wird auch mit einem 990er Kirin-Prozessor ausgestattet sein. Und wie da die weitere ja, die weiteren technischen Daten sind, werden wir allerdings erst sehen. Offiziell ist da momentan noch nichts. Ich muss mal gerade gucken, ob da inoffiziell noch irgendwo was aufgetaucht ist. Hier, Moment, ein paar Daten können wir vielleicht noch hier raushauen. Ja, ich gucke gerade mal. Die Bilder sehen natürlich schön aus. Die scheinen auch authentisch zu sein. Da sind sich eigentlich fast alle einig. Ja, hier haben wir da auch ein paar Daten. Also, das Quad-Kamera-Setup 50 Megapixel primär, 40 Megapixel sekundär, 12 Megapixel Kamera, wie auch immer, weiß man noch nicht, was das ist. Und eben diese Leica Ultra Vision. Das ist diese rechteckige Kameraöffnung, die 50-fach Super Sensing Zoom ermöglicht, ja, Wahnsinn. Und 6,5 Zoll Curved Display, 990 Kirin habe ich eben schon gesagt, 4200 mAh Akku, 40 Watt Fast Charging und die Benchmark Scores bei Geekbench sind auch sehr interessant. Ist es noch nicht 100% sicher, ob die auch tatsächlich authentisch sind, aber hier sind welche angegeben mit 3182 Multicore-Score. Die wären ja wirklich nicht schlecht. So, ja. Gut. Also man darf sich hier freuen auf das Gerät. Und die Huawei Mobile Services sind ja auch im Moment recht stark. Ja, im Aufbau. Von daher denke ich mal, dass hier alles im grünen Bereich sein wird. Das Huawei P40 Pro Plus wird auch einen 3D Face Unlock für finanzielle Transaktionen haben. Ja, nur da möchte ich gleich oder einwerfen, dass das wohl in Europa nicht viel nutzen würde, denn wir haben hier keine Services und das ist der einzige Kritikpunkt oder Knackpunkt. Also Bankdienste und so weiter ohne Google Services wird schwierig. Ob da sich eine Bank drauf einlässt, weiß ich nicht genau. Die haben alle Angst. Ja, geht ja schon sowieso nicht auf allen Handys, selbst mit Google Services. Und ich kann mich vorstellen, dass die dann eine App hier groß anbieten. Ohne das, wobei auch hier gibt es natürlich Ausnahmen. Es gibt auch Banking-Apps in der Huawei App Gallery. Ja, wenn ich hier mal gucke, nur eben mit deutschen Banken ist da ja recht wenig vorhanden, um es mal vorsichtig zu sagen. Andere Länder sind dann doch etwas aufgeschlossener hinsichtlich der Huawei App Gallery. Okay, also das möchte ich einwerfen. Die technischen Voraussetzungen sind da, nur wird man das in Europa wohl auch nicht nutzen können dann. Ja. Diese 3D-Erkennung. Da wir bei Huawei gerade sind, bleiben wir auch gerade dabei und haben hier mal die Huawei Watch GT 2e. Ja, da gibt es nämlich jetzt auch neue Bilder davon und angekündigt für den 26. März eine neue Version der Huawei Watch GT2, also jetzt hier die 2e. Und was ist da der Unterschied? Naja, also technisch gesehen muss ich sagen, ist jetzt nicht so extrem viel, aber optisch sieht die dann doch etwas anders aus. Es hat eine andere Beschriftung vom Ring, auch andere, ja, sag mal, Verbindung vom Armband zur Watch, ja, und auch die Tasten sind anders da. Das dürfte einige freuen, denn diese Tasten an der GT2 bisher, die hasst man entweder oder man liebt sie, aber die hier, die sind relativ normal. Das macht einen Eindruck wie eine ganz normale Digitaluhr, eben hier mit diesen Knöpfen. Ganz unscheinbar, aber genau das macht eben auch was aus vom Design her. Von daher sehen die ganz anders aus von der Wirkung her als jetzt eben die GT2, die GT2e. Die technischen Daten, wie gesagt, da ist nicht viel anders. Ich meine, dass die Auflösung mit 454 mal 454 Punkten ein klein wenig höher ist, bin mir aber da nicht ganz sicher. Okay, die GT2e und ja, eins haben wir noch, aber das kommt später erst von Huawei, genau. Honor hat jetzt auch was gezeigt. Offiziell auf der deutschen Honor Webseite kann man jetzt den neuen wie heißen die nochmal? Magic Book 14 vorbestellen, ja. Magic Book 14. Offiziell, ja, 10 Stunden Akkulaufzeit, 65 Watt Schnellladefunktion mit Fingerabdruckscanner am Einschalteknopf, sodass man das Gerät einschalten kann mit seinem Fingerabdruck, nicht schlecht. Zwischen 21. März und 2. April, ja, wenn man die da kauft, gibt es eine Honor Magic Watch 2 46mm Version gratis dazu. Und das Gerät ist an sich schon gar nicht so teuer, nämlich 599 Euro. Das ist doch ein Wort. Und wenn man bedenkt, dass die Magic Watch 2 alleine 179,90 kostet, ist das ein ziemlich gutes Geschäft, ja, würde ich mal sagen. Richtig interessant. Die Vorbestellung kann man, wie gesagt, jetzt schon machen. Da werdet ihr dann eben das automatisch auch bekommen, so, natürlich solange der Vorrat reicht. Und wer sich jetzt auch noch registriert für den Newsletter, der kann sich hier einen Rabattvoucher sichern für eine Maus und einen Rucksack passend zu dem Honor Magic Book. Ja, komischer Name, kann mich da einfach nicht dran gewöhnen. Magic Book 14 ist es, genau, ja. Ich gucke jetzt gerade mal hier, USB-C natürlich, ganz klar, ich gucke gerade nochmal ein bisschen technischen Daten noch, sind ein bisschen zurückhaltend hier auf der Seite, muss ich sagen, wobei der ziemlich gut ist, ich habe das schon mal vorab geschaut, das ist wirklich gar nicht so übel und von daher ist der Preis ziemlich gut, muss man auch sagen. Wobei ich mehr für den Magic Book 15 bin, ganz einfach, weil eben da der Bildschirm etwas größer ist. Aber nun okay, das ist wieder ja bestimmt auch mit Geschmackssachen. So, dann gute Nachrichten für Xiaomi. Xiaomi hat jetzt Huawei überholt mit den Verkäufen von Smartphones, was ja abzusehen war, ja, und ist jetzt auf Platz 3 hinter Apple. Samsung ist jetzt momentan der Platzhirsch, ja, dass Apple auf Platz 2 jetzt ist, ist dem zu schulden, dass eben Huawei ziemlich stark, wie das auch erwartet wurde, mit den Verkaufszahlen nach unten gegangen ist. Ja, die Panikmache in den USA hat halt jetzt doch Auswirkungen irgendwann mal. Ne? Ist klar, wir reden hier von dem globalen Markt. In China sieht es wiederum ganz anders aus. Da sind die noch weit, weit vorne mit dabei. Aber hier hat jetzt Xiaomi deswegen den dritten Platz übernommen und Apple ist Zweiter. Vorher war Xiaomi Zweiter. Ja, und das, da merkt man, dass es da ziemlich rund geht. Ja. Nicht Xiaomi war Zweiter, sondern Huawei war Zweiter, genau. Nämlich mit 22,2% im Oktober 2019 beispielsweise noch. Ja, und dann sind die Zahlen von Apple deutlich gestiegen, ja, während die Zahlen eben von Huawei etwas gefallen sind. Die Dezemberbilanz hat Huawei am meisten hier Schaden zugefügt. Ja. Und somit ist jetzt eben Xiaomi vor Huawei gelandet. Unglaublich. Tja, wer hätte das gedacht, ne? Aber so schnell kann es eben gehen. Ja. Wenn man die Jahresbilanz sieht, sieht es dann noch ganz anders aus. Da ist nämlich noch hier ganz klar 2019 Platz 2 ist da auf jeden Fall Huawei deutlich vor Apple auch. Samsung bleibt allerdings hier auch unangefochten Nummer 1 und Xiaomi ebenfalls deutlich hinter Apple. Und da hat, sag ich mal, die Welt noch gestimmt, ja, und jetzt ist es eben, hat sich das deutlich verschoben. So ist es nun mal. Da kann Xiaomi vielleicht auch Trump dankbar sein, ja, oder was auch immer. Und Apple darf sich jetzt wieder Zweiter nennen. So schön, wenn man von seiner Regierung so ein bisschen Rückendeckung hat, ne? Ja, ist gut. ein ganz anderes Gerät hat ebenfalls noch für interessante Nachrichten gesorgt. Sind Bilder aufgetaucht von einem faszinierenden Motorola Edge Plus Gerät, ja. Und denkt dran, Leute, ne, Motorola kommt jetzt aus China, ne, nicht Japan, ne, Entschuldigung, nicht USA mehr, ne, die haben das ja verkauft an, glaube Lenovo, ja, und da sind die jetzt eben, kommen die jetzt eben nach China. Die haben jetzt tatsächlich das Ding mal umgemodelt und es sieht jetzt so richtig aus wie ein Gerät, das tatsächlich aus 2020 stammt, ja, oder zumindest 2019. und auch die technischen Daten sind interessant, während momentan ja die Motorola-Geräte immer noch so, naja, so im Mid-Range-Bereich rumgetümpelt sind, hat das Teil mal wieder so Allüren, um ein Star zu werden, ja. Quatsch, sowas sagt man nicht. Unsinn, ich pflück hier die Sprichwörter auseinander mal wieder, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall Snapdragon 865 Prozessor, ja, 5G, 8 GB oder 12 GB RAM, je nach Version, 6,7 Zoll AMOLED-Screen, 108 Megapixel Kamerasensor, das auch das Samsung S20 Ultra hat und 5000 mAh Akku. Das hört sich wirklich sehr, sehr schön an. Und das Design ist auch schön an, sogar die Ecken könnte man sogar sagen, erfrischend anders, ja. Die Feinheiten stimmen an diesem Gerät. Und ja, das könnte durchaus ein interessantes Teil werden. Mal gucken, wie das aussieht mit den Preisen. Wenn Motorola da aggressiv rangeht, könnte das ein richtiges Revival geben von Motorola. Die Motorola-Fans sind noch hier. Ja, die sind noch am Markt und die warten geradezu auf so ein Top-Gerät, wenn es denn auch einen Top-Preis hat und einen Kampfpreis hat. Ansonsten, ja, ich sag's immer wieder, dann gehen die Leute lieber zu bekannten Marken, die eben weiter verbreitet sind und wenn das Ding das gleiche kostet, ja, also ganz einfach, ne? Ist halt mal so. Das Samsung Galaxy S10, das hat eine bessere Performance als das S20. Ihr habt richtig gehört. Ja, ich wollte es auch nicht glauben, aber tatsächlich, so ist es. Der Bösewicht da ist wohl der Exynos 990. Nicht zu verwechseln mit dem Kirin 990. Der ist cool. Aber der Exynos 990 ist wohl etwas schwach auf der Brust. Der Snapdragon aus dem S10, der hat nämlich mehr Power. Der überholt den tatsächlich nicht nur in Benchmarks, sondern auch in Praxistests, Leute. Beispielsweise, sei es nur eins genannt, die Bildwiederholfrequenz, die Bildaufbaurate bei was war das für ein Spiel, glaube ich, NBA 2K20, ja. Da kommt das Samsung Exynos 990 auf maximal 30 Frames pro Sekunde, während der Prozessor vom S10, beziehungsweise tatsächlich das Galaxy S10, ja, plus da tatsächlich auf 54 Frames pro Sekunde kommt, ja, das ist heftig. Das ist heftig. Und da muss man ganz klar sagen, also es ist offiziell sozusagen jetzt, ja, dass das Samsung Galaxy S10 Plus schneller ist als das Samsung Galaxy S20 Plus. Das ist unglaublich. Ja. Guckt mal, auf YouTube gibt es diese Vergleichsvideos, ja, und das ist schon ziemlich traurig, finde ich. Da hat Samsung nicht aufgepasst mit dem neuen Exynos-Prozessor. Das ist doch schon erschütternd, vor allem weil das Gerät ja auch ein bisschen was kostet, ja, und dann ist das langsamer als das Vorgängermodell. So schade. Das ist wirklich, wirklich schade. Aber Samsung hat noch was anderes im Petto, das vielleicht ein bisschen erfreulicher ist. Und zwar beginnen die mit der Entwicklung von One UI 2.5. Und One UI war ja so ein bisschen die Zäsur bei Samsung, ja. Vorher war die Oberfläche mehr so ein totales Chaos und furchtbar, ja. Also TouchWiz war so das größte Glump, das ich jemals gesehen habe. Unfassbar. Bloatware Paradise, ja. Aber das hat sich zumindest deutlich gebessert. Bei One UI hat Samsung von Anfang an auf etwas mehr Simplizität gesetzt. Ja. Bloatware, gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Je nachdem, was ihr für Anbieter nehmt, wenn ihr beispielsweise einen großer Netzbetreiber nehmt, da klatscht euch da alles drauf. Unfassbar. Dann denkt ihr, was ist jetzt passiert? Ja, habe ich jetzt hier noch ein Android-Gerät oder was ist das jetzt gerade? Ja, aber ansonsten, wenn man das jetzt ohne Anbieterbindung kauft, ohne diesen ganzen Dreck drauf, ja, von den Netzanbietern, die denken, das wäre eine gute Idee, muss ich sagen, geht's. Ja, es sieht aufgeräumt aus und es ist meilenweit weg von dem, was man früher bei dem TouchWiz-Chaos hier gewohnt war. Und One UI 2.0 räumt weiter auf, ohne die Funktionalität einzuschränken. Das ist ja auch eine schöne Geschichte. Und auch wichtig so, ja. Und ich denke, das war die beste Entscheidung, auf One UI zu setzen und diese jetzt konsequent weiterzuentwickeln. Und wenn man jetzt so diese neue Version sieht, die ersten Screenshots, dann hat man das Gefühl, ja, das ist okay. Das ist wirklich ein Gerät, das kann ich produktiv nutzen, ohne dass ich jetzt hier mich fühle, als ob ich hier im Irrenhaus bin, was die Oberfläche betrifft, ja. ja, achso, habe ich hier Doppelmeldung. Google I.O. ist gecancelt, habe ich schon gesagt. Ja, ich habe es wohl nicht so ganz fassen, ja. Ach ja, Lexa hat jetzt was Schönes unter die Leute gebracht, nämlich eine Nano Memory Card für Huawei-Geräte. Damit ist es der erste große Anbieter, der diesen neuen Standard von Huawei produziert. Was ist da die Besonderheit? Also Micro-SD-Karten, ja, sind ja nicht nur, ja, sagen wir mal, herstellungstechnisch vorbelastet durch US-Verfahren, um es mal so auszudrücken, ja, sondern die haben auch ein Problem, die sind zu groß bzw. unpassend. Ja? Und Huawei hat die in eine Form gebracht, die exakt der Nano-SIM entspricht. Somit kann die NM-Card oder Nano-Memory-Card ja, in einen Nano-SIM-Slot Größe quasi gesteckt werden. Also nicht natürlich in diesen Slot selbst, sondern es muss schon ein geeigneter Reader sein. Aber die Größe ist identisch und die Form. Und deswegen kann man hier ganz einfach beispielsweise so eine SIM-Karte und so eine Karte zusätzlich rein drücken oder eben wahlweise Dual-SIM. Das macht es alles sehr viel einfacher. Ja. Und diese Karten sind dann halt entsprechend von der Form anders. Lexa bietet einmal 64 GB, 128 GB und 256 GB NM-Cards an. Starten bei $28 für die 64 GB-Version und $84 für die 256 GB-Version, was ja noch zu verschmerzen ist, sage ich mal. Klar, es gibt billigere SD-Karten, nur denkt dran, billiger ist oft bei SD-Karten nicht gleichbedeutend mit besser. Der Datendurchsatz bei diesen Lexa-Cards sind 90 Megabyte Sekunde. Das ist zwar nicht rekordverdächtig, aber auch nicht schlecht, muss man sagen. Ja, das reicht für alle möglichen Anwendungen bis 4K-Video ohne Probleme aus. Ja, und von daher richtig interessant. Also Lexa jetzt drauf auf dem Zug, um eben diese NM-Cards herzustellen. Vielleicht springen da jetzt noch andere Anbieter drauf. Wenn natürlich zum Beispiel SanDisk drauf springen würde auf diesen Zug, das wäre ein schöner Erfolg für diese Art von Miniaturisierung dieser SD-Karten. Ja, finde ich ganz interessant. Redmi K30 Pro ist auch ein Gerät, das bald interessant werden wird. Ja, bald, ja, ist aber in unseren Tagen ja relativ. Ne? Das kann also ja bald sein oder ja nächstes Jahr. Ja, so bald wie es geht eben. Ne? Oder was weiß ich. Das ist total frustrierend. Man weiß einfach gar nicht mehr, was jetzt noch aktuell kommt oder was nicht. Ja, ich meine, man weiß noch nicht mal, ob die Olympischen Spiele stattfinden werden oder nicht. Ja. Und von daher ja, wird es auch sehr kritisch sein mit allen möglichen Daten, die jetzt hier gesagt werden. Da komme ich auch gleich noch dazu mit den Smartwatches. Sehr frustrierend momentan, wenn man in Europa lebt, mit Ankündigungen, die immer weiter hinausgezogen werden. Das ist schon frustrierend. Ja. Gut, manche werden sagen, es gibt Schlimmeres, ja. Ich weiß noch nicht, ob es für die Wirtschaft was Schlimmeres gibt, aber es ist wieder ein anderes Thema. Okay, gut, weiter. Das K30 Pro jedenfalls kommt in der Ausstattung von 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB RAM und 8 GB, 128 GB RAM. Es gibt noch das K30 Pro Zoom Edition und das hört sich dann wieder von der Ausstattung ganz anders an. Da gibt es nämlich Versionen von 8 GB Hauptspeicher, 128 GB Storage bis zu 12 GB Hauptspeicher und 512 GB Storage. Ein halbes Terabyte, nicht schlecht. Ja. Und natürlich diesen fortlaufenden Zoom, auch Smooth Zoom genannt. Ja. Die Preise sind auch gut. Das normale K30 Pro kostet in der 8 GB, 128 GB Version $521 und die Pro Zoom Edition beginnt da mit 563 und das ist nicht schlecht. vom Design her, also das, was ich so hier sehe, muss ich natürlich leider sagen, also langweilig ohne Ende. Ja, aber okay, wem das jetzt nicht unbedingt so viel ausmacht, der wird vielleicht noch durch die anderen Leistungsdaten begeistert sein, nämlich 865er Snapdragon-Prozessor, Dual 5G-Modus, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 Flash Memory, also das heißt, da geht die Post ab, was den Speicher betrifft, ja. AMOLED-Screen, also Super AMOLED-Screen mit 6,67 Zoll, 60 Hertz Bildwiederholfrequenz, und ja, Helligkeit, hier bei den Chinesen wird nur 1200 CD gemessen, Quadratmeter ist es, glaube ich, oder so, mit einer mit HDR10 Plus Dynamic Range. Also da muss man sagen, gut, okay, das Display ist gut, mehr sagen wir jetzt nicht. Ne? Sony IMX686 Kamera-Chip als Hauptchip, 64 Megapixel und auch optische Bildstabilisierung, dreifach optischer Zoom, 30-fach Digital-Zoom, wobei ja im Prinzip spielt nur der optische Zoom tatsächlich eine Rolle. Die Front-Facing-Kamera wird also ausfahrbar sein und das bedeutet also kein Notch, sondern oben kommt dann so eine kleine Kamera rausgefahren bei Bedarf. Ja. 4500 mAh Akku mit 33 Watt Fast Charging System und IP53 Standard, heißt also nicht ganz so top ausgestattet, was das betrifft, aber gut genug, um das Gerät im Normalbetrieb ausreichend zu schützen, ja, IP53. Von daher wird es ein sehr interessantes Gerät werden, denke ich, zu einem Top-Preis. Aber wie immer bei den Redmi-Geräten weiß man natürlich nicht genau, kommt es hier überhaupt nach Europa? Wenn ja, wann kommt es nach Europa? Zu welchem Preis kommt es nach Europa? Fragen über Fragen, Antworten gibt es nicht. Und bei der Amazfit war das ja genauso die ganze Zeit. Die Amazfit T-Rex, die wollte ich ja unbedingt auch haben zum Ausprobieren, ne? Ganz klar. Jetzt muss man mal schauen, wie stark ich auf die Bremse treten muss, ja, wie die Krise sich jetzt hier entwickelt, ja. Und jedenfalls sind jetzt die Karten natürlich wieder neu gemischt. Und jetzt gibt es aber auch die internationale Version von der T-Rex. Die hätte es schon viel früher geben. Ja, die sollte schon längst auf dem Markt sein, schon seit, ich glaube, seit 14. März sollte die erhältlich sein. Das war dann schnell abzusehen, dass die verschoben wurde, so dass bereits schon im Februar klar war, dass die nicht am 14. März kommen wird. Und jetzt ist allerdings die internationale Version schon mal verfügbar bei Gistop. Ja, aber klar, woanders ist momentan noch nichts. Wenn ich hier zum Beispiel beim großen Anbieter gucke, ja, vielleicht ist jetzt was reingekommen. Mittlerweile kann ja sein. So, wenn ich jetzt gucke, nein, ist eben immer noch nichts vorhanden. Noch überhaupt gar kein Eintrag überhaupt vorhanden für diese Uhr. Und das ist sehr, sehr schade. Denn sie wird nicht umsonst die G-Shock der Smartwatches genannt. Ja, die hat etliche Tests mitgemacht nach Miele-Standard 810G, ja, das heißt, ja, kriegsfest, ne, 70 Grad kann die aushalten, 70 Grad plus und 40 Grad minus, das heißt, auf das Teil kann man sich eigentlich schon verlassen, ja, egal wo man hingeht, hat auch einen 96-stündiger Säure- und Laugentest bestanden und 240 Stunden Dampf, also Heißdampftest, ja, ja, gut, ich glaube, meine Haut wird es nicht überstehen, aber die Uhr jedenfalls macht's, ne, ist ein schönes Gefühl zu wissen, ja, dass die Uhr mehr aushält als der eigene Arm, nur dann ist sie ganz klar outdoor-tauglich, ja, weil, ja, ihr kennt es ja, ne, so als Geocacher, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, da bringt man sich selbst ans Limit und auch die Ausrüstung. Ja, also ich sag nur eins, ne, die perfekte Outdoor-Bekleidung, Trekking-Bekleidung, ja, eine Geocaching-Tour, alles zerrissen, kaputt, Löcher drin, wunderbar, danke, ne, deswegen, ne, Arbeitskleidung oder Militärkleidung zum Geocachen, dann kann man sie auch mehr als einmal benutzen, ne, so sieht's aus und deswegen, auch die Ausrüstung muss da natürlich dann eben stimmen, ja, und von daher, mit den sonstigen Daten, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS und so weiter. Das ist wirklich eine gute Geschichte. Ich lese hier gerade was, da weiß ich gar nicht, stimmt das überhaupt? Achso, ja, auf dem, also man braucht dazu mindestens ein Android 5 Gerät offenbar, ja, so ist das wohl gemeint. Denn soweit ich weiß, kann man da keine Apps drauf laden. Also so wie zum Beispiel bei der Huawei GT2. Die Amazfit T-Rex kostet aber auch nur $139. Und für das, was die hier bringt, ist das wirklich nicht schlecht. Und hält auch 20 Tage mit einer einzigen Aufladung. Also ich finde, das ist einer der besten Outdoor-Smartwatches, die es momentan auf dem Markt gibt. Deswegen lag die mir auch immer in der Nase. Nur, wie gesagt, jetzt momentan keine Ahnung, wann die verfügbar ist, obwohl die jetzt eben die globale Version erschienen ist, ob wann es die gibt. Es steht alles in den Sternen und vor allem auch, wie viele Leute sich die jetzt noch kaufen. Ja, auch das steht noch in den Sternen. So, weil wir schon gerade bei Outdoor-Geschichten sind, das, ich weiß gar nicht, wie ich das aussprechen soll, Ukitel, oder so, ja, also ich sag mal einfach Ukitel, ja, Ukitel WP6, das ist ein neues Outdoor-Smartphone mit für Outdoor-Smartphones gute Leistungsdaten. Ich sage das immer mit dazu, weil wenn man das vergleicht mit normalen Smartphones, sind die nur noch so, naja, mittelmäßig. Aber für Outdoor-Geräte, die richtig geeignet sind für den harten Einsatz, ja, sind die Daten sehr gut. Ja. Somit behaupten die auch, das wäre das erste Gerät mit einem 10.000 mAh, also Outdoor-Gerät, Rugged Phone, ja, mit 10.000 mAh Akku und 48 Megapixel Auflösung. Auch hier 10.000 mAh Akku, das wird die Geocacher freuen. Das bedeutet nämlich einen Tag komplett mit GPS-Empfang dauerhaft aktiviert, mit Track-Recording, und das muss man haben, ja, beim Geocaching, aktiviert, hält es aus, und das ist wichtig. Und die 48 Megapixel-Kamera wird auch sehr wohl ankommen, sehr gut ankommen. Denn auch das spielt im Outdoor-Bereich immer eine große Rolle, und bei Geocaching, dass man sich Sachen abfotografiert, damit man nochmal nachgucken kann, ob man sich nicht irgendwo an der Station beispielsweise vertan hat, ja, und so weiter. Also auch das ist sehr wichtig. IP68 getestet, ja, 68 wohlgemerkt, und das ist ziemlich gut, meiner Meinung nach. Viele sind dann nämlich nur IP67, und das heißt nämlich keineswegs, dass die einfach so alles aushalten, wie zum Beispiel eben richtig ins Wasser tauchen und so weiter und so weiter. Hier ist es allerdings so, übrigens, lasst euch mal die 10.000 mAh Akku mal noch auf der Zunge zergehen, das wären 52 Stunden dauerhaftes Sprechen, ja, oder 32 Tage Standby-Zeit. Cool, ne? Also es hat schon was, ja, das muss man schon sagen. Zum Einsatz kommt übrigens ein Helio P70 Octa-Core-Prozessor, der gar nicht so schlecht ist, ja, mit einer AI-Engine und einer starken GPU, speziell für AI-Handling. Und natürlich auch sehr stromeffizient, was eben zusätzlich zu dem unglaublich großen Akku, ja, von der Leistung her nochmal die Zeit eben deutlich verbessert. Und deswegen kommt man eben hier auf eine Standby-Zeit von unglaublichen, für ein Smartphone unglaublichen 32 Tagen. Ja. Fast, das ist unfassbar. Ja. Nicht, dass ihr jetzt meint, aber ihr könnt es so im normalen Betrieb eben 32 Tage ohne Aufladen benutzen. Das bitte nicht glauben, ja. Also das ist reine Standby-Zeit, das heißt, ihr macht gar nichts, ja. Null macht ihr da. Und ich gehe mal davon aus, dass damit auch die Daten ausgeschaltet sind, ja. Also, ne, muss man schon auf dem Teppich bleiben. Die Tests hier allerdings, die mit dem Teil gemacht wurden, jetzt von hier so, ach ja, vielleicht noch eine Sache, Corning Gorilla Glass 6 ist da drin, also eine neue Version, und dieses ganze Gerät ist mit 70% Metallic Cover überzogen, ja, was dazu hilft, auch zum Beispiel Hitze besser fernzuhalten. Und es zeigt das Gerät auch, das Teil wird nämlich bei den Tests hier einmal mit Spiritus übergossen und angezündet und der Spiritus wird ausbrennen lassen, ja. Danach ist das Display erstmal schwarz, weil es einfach zu heiß wurde, und dann, wenn es runterkühlt, dann ist es wieder lesbar, ohne Problem, kein Schaden genommen. Das Ding wird in heißes Frittierfett reingelegt, ja, in Frittierfett, wird eingefroren in Eis, komplett, in Wasser getaucht, in Sand gewälzt, im Matsch rumgeschoben, ja, und nichts kann das Teil hier beeindrucken. Und das heißt natürlich dann auch, ja, geeignet für den echten Outdoor-Einsatz, und das ist für mich ja sehr, sehr wichtig auch, ja. Und das Allerwichtigste am Outdoor-Gerät unten die Schlaufe, wo man was reinmachen kann, ein Halterriemen beispielsweise, den man sich dann zum Beispiel um den Hals hängen kann oder auch an einen Rucksack, an den Träger festbinden, so dass einem das Gerät, dass das Gerät trotzdem nicht auf den Boden fällt. Muss ja nicht unbedingt dauernd auf dem Boden landen, denn beim Geocaching ist eins klar: Das Gerät fällt so oft runter. Also ich weiß nicht, wie oft mein Garmin schon auf den Boden geknallt ist beziehungsweise geknallt wäre, wenn eben diese Schutzmaßnahme nicht vorhanden gewesen wäre. Ja? Dann ist es am Träger gesichert und dann bam, hängt das eben nur hier so runter, und auch so ist das viel komfortabler, wenn man das einfach runterhängen lassen kann, ja? Wenn man das dauernd braucht, ja, zum Kontrollieren von den Koordinaten beispielsweise. Also ja, ist auch vorhanden, ja, so ein Lanyard, ich weiß nicht, wie man das nennt, so für so ein, eben so eine Lanyard da rein zu friemeln, damit man das eben da dran hat und am Hals hängen kann. Coole Geschichte, also das ist das erste Gerät, das mich jetzt seit dem WT3, seit diesem Ulefone WT3 oder 3WT heißt es genau, hier überzeugt. Eigentlich war das bisher mein Favorit, nur jetzt muss ich sagen, ist das abgelöst worden durch das Ukitel. Vor allem auch, weil dieses Ukitel sage und schreibe Angebotspreis nur $199 kostet. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Normalpreis 249 ist schon genial. Momentan im Angebot für $199 bei AliExpress übrigens. Ja. Das ist doch der absolute Hammer. Und ich bin ziemlich begeistert von diesem Outdoor-Handy, und das wird mein Garmin Outdoor-Navi ersetzen. Nicht mein Smartphone, aber mein Outdoor-Navi wird das ersetzen, und das ist wirklich eine gute Anwendung für dieses Gerät. Ja, irre. Damit kann man notfalls auch noch gegen Wildschweine vorgehen. Nicht, dass ich das machen würde, Wildschweine streicheln, statt ja, vorgehen gegen die. Ja. Außerdem sind die gar nicht so böse, wie man immer sagt. Wer dazu weitere Infos haben will in der Community, dann gebe ich gerne Auskunft. Aber nein, Wildschweine sind nicht so böse und gefährlich, wie es immer heißt. Da habe ich ein paar Tricks für euch, Tipps für euch. So, das OnePlus 8 Pro ist ebenfalls aufgetaucht bei AI-Benchmarks mit dem Snapdragon 865 und 12 GB RAM-Ausstattung. Das könnt ihr also schon mal euch drauf einstellen, dass das auf jeden Fall eine Ausstattungsvariante wird, das OnePlus 8 Pro mit 12 GB RAM. Ja, nicht, dass das mich jetzt besonders verwundern würde, denn das halte ich für ein gutes Gerät im Jahr 2020 auch durchaus für, also sagen wir mal, nicht verwunderlich. Ja. Und hat hier ein Ranking von 33.480, was zwar jetzt nicht das absolute Top-Teil ist, und das dürfte vielleicht OnePro nicht ganz so erfreuen. Aber es geht hier wohlgemerkt nur um die AI-Benchmarks. Da bitte aufpassen, es geht hier nicht um die Leistungsbenchmarks per se. Ja? AI-Performance wird anders gerechnet. Da könnt ihr euch mal hier vielleicht auch informieren, welche Seite ist das. Gebt einfach AI-Benchmarks ein. Und da werdet ihr hier entsprechend weitergeleitet von eurer Suchmaschine. Da führt momentan das Honor 9X Pro führt diese Liste an. Und das Xiaomi Mi 10 5G ist ein Platz über dem OnePlus 8 Pro. Es sind noch weitere Huawei-Geräte vor den anderen hier. Aber da seht ihr, dass es nicht immer jetzt die reine Prozessor-Power ist, sondern eben tatsächlich, wie schneiden diese Geräte ab bei AI-Aufgaben, und dadurch leitet sich dann eben so eine AI-Score ab, die dann eben wieder bewertet wird. Es kann durchaus sein, dass das OnePlus 8 Pro, und davon gehe ich einfach aus, das Honor 9X Pro zersägt wie nix, ja, in anderer Benutzung. Nur eben hier in diesem Bereich ist hat da das 9X eben noch die Nase vorn. Trotzdem äußerst beachtlich, die die Daten dieses Geräts, die Adreno 650 GPU beispielsweise mit eben 5G-Support, ja, 6,65 Zoll AMOLED-Screen, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, ja, Time-of-Flight-Sensor, 4500 mAh Akku und sogar ein 10 Volt 5 Ampere Ultra-Fast-Charging, ja, was da möglich ist mit diesem OnePlus 8 Pro. Das hört sich alles sehr gut an und wie immer wird da wird da OnePlus doch ganz weit da vorne mit dabei sein bei den Geräten, wenn sie erscheinen. So, das haben wir mit den Artikeln erstmal. Mehr gibt's heute auch nicht. Jetzt gucke ich mal, ob wir noch was aus der Community reinquetschen können. Einiges habe ich heute schon, bin ich schon in der Rios Wochensicht darauf eingegangen, nämlich hinsichtlich Servern und das Benutzen in zu Hause. Da habe ich, wie gesagt, in der Rios Wochensicht schon was gemacht zum Thema Homeoffice. Da gibt es wirklich unzählige Programme, die momentan eben auch zu empfehlen sind, aber wisst ihr, das ist sehr spezifisch. Je nachdem, was ihr für einen Job von daheim aus jetzt machen müsst, empfehle ich euch da einfach andere Programme. Ja, was jetzt momentan ganz in ist, das habe ich auch in der Rios Wohnsicht kurz gesagt, sind zum Beispiel Videochats. Das ist ein richtiges Aufkommen momentan von Videochats, ist ja auch sehr, sehr cool, wenn man schon nicht raus kann, ja, und will dann mit seinen Kumpels sprechen. Wenn man die sieht, ist das ein ganz anderes Gefühl, ja, als wenn man da jetzt nur redet oder nur chattet, ja. Macht es mal. Line ist beispielsweise da auch sehr, sehr gut aufgestellt, also es hat super tolle Videochat-Funktionen privat. Ihr könnt aber auch live streamen an mehrere Leute. Ihr könnt Konferenzen machen. Ihr habt auch einen Audio-Chat. Wenn ihr mal sagt, nee, ich bin jetzt gerade aus dem Bett ausgestanden, ihr müsst nicht sehen, wie ich aussehe, ja, dann könnt ihr da auch einen Audio-Chat machen, also quasi wie telefonieren für Auslandstelefonate, zum Beispiel besonders außerhalb der EU. Wenn ihr da mit jemand reden wollt, könnt ihr es wunderbar über Line machen, perfekt. Da haben die wirklich gute Dienste geleistet. Ansonsten hat hier der Chris doch einiges noch vorgeschlagen mit den Programmen. Vielleicht könnt ihr da mal reingucken in die Community, wenn ihr wollt, mit es ging da auch noch um Nextcloud und so weiter und so weiter. Aber das habe ich, wie gesagt, abgegrast bei der Rios Wochensicht. Ja. Moment mal, jetzt gucke ich mal hier. Der Juma hat noch gefragt, Rio hat meine NAS-Pläne den letzten Rest gegeben. Kennt jemand die Schweizer Cloud Cardrive? Hat jemand mit denen Erfahrung? 2 Terabyte für 60 Euro pro Jahr versus P-Cloud 350 Euro Lifetime. Also die, muss sagen, Cardrive habe ich jetzt noch nicht, da habe ich jetzt noch keine Erfahrung mit denen, wie ich schon geschrieben habe, ja. Ich meine, das Angebot von Cardrive hört sich gut an, aber ich weiß jetzt da nicht genau, wie da die Möglichkeiten sind. Bei P-Cloud nutze ich schon eine ganze Zeit lang selbst. Und da bin ich eigentlich schon ziemlich zufrieden damit. Man hat auch da die Möglichkeit, monatliche Pläne, jährliche Pläne zu machen oder eben diese Lifetime, was natürlich sehr gut ist. Was mich besonders fasziniert bei P-Cloud ist, dass man dort auch einen sogenannten Krypto-Ordner einrichten kann. Alles, was man dann in diesen Ordner verschiebt, wird so verschlüsselt, dass man selbst nur noch den Schlüssel hat. Die Firma selbst kann nichts entschlüsseln in diesem Ordner, nur ihr, die ihr den Schlüssel habt. Und das ist jetzt hinsichtlich dieser Passwortherausgabe relativ wichtig, denn die Firma P-Cloud hat nicht die Möglichkeit, das Passwort herauszugeben, damit jemand auf euren Krypto-Ordner zugreifen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach jetzt. Und P-Cloud hat auch regelmäßig in so, solche Incentives gestartet und bisher ist der Krypto-Ordner ungeknackt, obwohl da einiges ausgelobt wurde an Prämien, ja, und auch schon des Öfteren das probiert wurde. Wie gesagt, es hat bisher niemand geschafft. Ihr wisst, nicht ist 100% sicher, aber das heißt schon, dass das Ding super sicher ist, dieser Krypto-Ordner. Und wie gesagt, die Firma selbst hat keine Möglichkeit, also kann sie auch nichts rausgeben, so einfach ist das. Ja. Und von daher ist das natürlich eine Überlegung, was man heutzutage besonders eben vielleicht berücksichtigen sollte. Ja, ja, ich glaube, das war's. Es war sehr viel los in der Community, muss ich sagen, diesmal. Ja, wundert mich natürlich auch nicht. Aber das ist jetzt ja entweder schon der Rios Wochen sich abgegrast worden oder eben auch jetzt hier ja, ein bisschen zu umfangreich. Ja. Deswegen komme ich gleich mal zur App der Woche. Das wird vor allem die Leute freuen, die sie jetzt unsicher sind. Mensch, soll ich jetzt tatsächlich das beste Handy auf dem Markt kaufen zurzeit, das Huawei Mate 30, ja, was ist mit dem Huawei P40, wenn das rauskommt, das soll absolut der Hammer sein, mit der Superkamera, beste Kamera ever und so weiter und so weiter, aber was ist denn jetzt mit den Apps los, wie kriege ich meine Standard-Apps drauf, ja, was ist mit WhatsApp beispielsweise, ja, also ich empfehle euch Line statt WhatsApp auf jeden Fall. Ne? Ich sag nur eins, ja, mess with the best, die like the rest und so weiter. Ja. trotzdem, wenn ihr es unbedingt haben wollt, ne, dann gibt es jetzt eine Möglichkeit. Der Schlüssel zu dem Ganzen ist jetzt eine offizielle App, die ihr herunterladen könnt von Huawei. Und die nennt sich App Search. Ich habe den Link in den Shownotes drin. Das ist ein Link direkt von der Huawei-Seite. Dort könnt ihr diese App-Search herunterladen. Nachdem ihr die installiert habt, könnt ihr darüber dann durch verschiedene App-Stores durchsuchen und diese Apps dann herunterladen über diese App-Search-App direkt. Ja, ein bisschen kompliziert, ne? Lauter App. Sprich, das wird sehr, sehr einfach, ja, egal wo diese App sich befindet, ja, das heißt wieder für euch, ihr kommt an mehr Apps ran, eben beispielsweise an WhatsApp, obwohl ihr zum Beispiel keine Google Services installiert habt und auch keinen Play Store installiert habt, könnt ihr trotzdem viele Apps, die eben im Play Store zur Verfügung stehen, herunterladen. Ich sag's euch gleich, wieso das zum Beispiel geht und wieso das auch rechtlich, ohne jetzt eine rechtliche Bewertung abzugeben, meiner Meinung nach rechtlich okay ist. Ja, bin kein Jurist, aber trotzdem. Denn viele Apps, die eben angeboten werden, sind nur deswegen nicht außerhalb des App Stores oder in anderen App Stores verfügbar, weil die Programmierer eben das nicht, da keine Zeit verschwenden wollen darauf. Die klatschen die App eben in den Play Store und fertig. Diese Apps sind aber oftmals eben zum Beispiel kostenfrei, ja, oder es besteht kein Grund, warum die zum Beispiel nicht außerhalb des App Stores funktionieren sollten. Und somit gibt es einige App-Stores, viele davon haben auch schon rechtliche Querelen gemeistert, so dass die durchaus als legal zählen, ja? Wie beispielsweise der Amazon App-Store, ja? Oder andere, die eben hier drin sind und diese App durchsucht eben die verschiedensten App-Stores und wenn so eine App vorhanden ist, dann könnt ihr die herunterladen und auf euer Gerät installieren, ganz ohne Play Store. Beispielsweise werden die Sources von dem Amazon App Store APK Pure oder APK Monk durchsucht, ja, und dann eben installieren. Klar, die Gewährleistung, dass diese Apps 100% funktionieren, ist immer so eine Schwierigkeit, aber die allermeisten Apps werden funktionieren ohne Probleme. Auch weil die Huawei Mobile Service API durchaus da auch hilft. Ja, so dass die meisten API-Anfragen eben nicht ins Leere laufen, sondern eben ganz normal statt von Google von Huawei behandelt werden. Auch das eine interessante Geschichte. Also, deswegen ist das die App der Woche. Ja, die Huawei App Search App, die euch ermöglicht, auf euren neueren Huawei-Geräten ganz ohne Google Services, ja, eure Lieblings-Apps zu finden und zu installieren, ohne jetzt durch, wie man so schön im Amerikanischen sagt, durch Reifen springen zu müssen. Einfach so recht einfach und das ist, finde ich, meiner Meinung nach eine interessante Geschichte. Ja, und es gibt sogar den Google Chrome Browser zum Downloaden über diese App. Empfehlen kann ich die allerdings nicht. Firefox Rules, sage ich da nur. Ja. Gut, also die App Search App, die offizielle App von Huawei. Link zum Download findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, nur her damit in der Line-Community. Dort wird alles bearbeitet und dort könnt ihr alles loswerden. Nein, Anfragen für Klopapierrollen könnt ihr dort nicht verbreiten. Das bringt gar nichts. Ich habe keine. Ja. Und von daher bitte da Abstand davon nehmen. Aber ansonsten gerne Vorschläge hier und so weiter rein. Die Links für die Themen heute oder für einige Themen heute findet ihr in den Shownotes in eurem Podcast-Client. Einfach runterklappen, dort findet ihr dann die entsprechenden Stellen. Und damit bleibt mir euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, Ausrufezeichen. Ja, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.